zweigeteilt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es wäre nicht mal so schlimm, wenn ich sagen könnte, es steht schlecht um mich. Ich kann aber auch nicht sagen, es steht schlecht um uns. Ich kann nämlich nur teilweise für die eigene Person sprechen, obwohl ich nach wie vor Ion Tichy bin. Um das zu erklären, muss ich ein paar Sachen höchster Geheimhaltungsstufe aus dem Sack lassen. Aber das ist mir jetzt egal. Das heißt, es ist mir teilweise egal. Ich kann alles das nämlich auch nur teilweise schreiben. Und das fällt mir sehr schwer. Ich haue mit der rechten Hand auf die Tasten. Die linke habe ich an der Sessellehne festbinden müssen. Sie war dagegen. Sie riss mir das Papier aus der Maschine, ließ sich durch keinerlei Argument beschwichtigen und schlug mir, bevor ich sie fesseln konnte, ein Auge blau. Das sind die Folgen einer Zweiteilung. Jedermann hat im Schädel zwei Gehirnhalbkugeln, verbunden durch eine Art Spachtelmasse, die sich lateinisch Corpus callosum und deutsch Balken nennt. 200 Millionen weiße Nervenfasern schaffen den Kontakt, damit das Gehirn Gedanken fassen kann. Nur bei mir nicht mehr. Zack. Aus und vorbei. Dabei war das nicht mal ein brutaler Schnitt. Es lag einfach an dem Testgelände, auf dem die Mondroboter eine neue Waffe erprobten. Hingeführt hatte mich der reine Zufall. Mein Auftrag war erfüllt, ich hatte diese kalten Geschöpfe überlistet und wollte wieder in den Lemm steigen. Da musste ich auf einmal pinkeln gehen. Auf dem Mond gibt es keine Aborte. Sie würden dort auch nichts nutzen. Deshalb trägt man im Raumanzug einen Behälter, wie noch Armstrong und Aldrin hatten. Man kann also eigentlich allenorts und jederzeit. Aber ich hatte dennoch Hemmungen. Ich bin, oder war, zu kultiviert. Den einzigen Schatten weit und breit warf, einige Schritte entfernt, ein Felsblock. Ich begab mich dorthin, ohne zu ahnen, dass ich damit bereits in ein Ultraschallfeld geriet. Während ich mich erleichterte, spürte ich im Kopf einen Klick, als wäre mir etwas nicht auf die gebräuchliche Weise ins Genick, sondern ein bisschen höher appliziert worden, mitten in den Schädel. Das war die fernausgelöste integrale Kalotomie. Weh tat mir nichts, mir wurde etwas schwummerig, aber das verging sofort wieder und ich bestieg meinen Lemm. Irgendwie kam mir zwar alles ein bisschen anders vor, ich mir selber auch, aber das schrieb ich damals der Aufregung zu, die nach so vielen Abenteuern ja ganz verständlich war. Die rechte Hand wird von der linken Gehirnhalbkugel gelenkt. Deswegen habe ich oben vermerkt, dass das alles hier nur teilweise ich schreibe. Die rechte Halbkugel hat etwas dagegen, sonst würde sie nicht stören. Auf dem Mond hatte ich ebenfalls teilweise landen sollen, allerdings in einem ganz anderen Sinn. Das war ja noch vor dem Unfall, ich war noch nicht zweigeteilt. Aber ich sehe schon, je mehr ich erhelle, desto finsterer wird es. Ich will doch lieber ganz von vorn anfangen. Es ist eine andere Sache, dass ich nicht weiß, wie das ganz vorn gewesen ist. Die Erinnerung dürfte vorwiegend in der rechten Gehirnhälfte stecken, zu der ich keinen Zugang habe. Daher kann ich meine Gedanken nicht zusammennehmen. Ich schließe das daraus, dass ich mich an eine Menge Dinge nicht erinnern kann. Um wenigstens etwas darüber zu erfahren, muss ich der linken mit der rechten Zeichen machen, wie sie zur Sprache der Taubstummen gehören. Das verschafft mir durchaus nicht immer eine Antwort. Manchmal bekomme ich auch einen Daumen gezeigt, der zwischen Zeige und Mittelfinger steckt, und das ist noch der höflichste Ausdruck einer abweichenden Meinung. Ich habe mich eben unterbrechen müssen, weil ich mir einen Tritt zu geben versuchte. Das heißt, der linke Fuß wollte den rechten treten, also nicht ich mich und nicht mich ich, jedenfalls nicht komplett ich. Die Grammatik ist auf solche Situationen überhaupt nicht eingerichtet. In meine jetzige Lage aber kann sich niemand versetzen, das ist unmöglich. Ich kann nicht einmal sagen, dass ich zwei bin, denn genau besehen stimmt auch das nicht. Ich bin zwei, das heißt, auch teilweise bin ich nur teilweise, nämlich nicht in jeder Situation. Wenn ihr wissen wollt, was mir passiert ist, müsst ihr alles, was ich schreibe, schön der Reihe nach hören. Ohne Protest und Dazwischengerede, auch wenn ihr nichts davon versteht. Mit der Zeit wird das ein oder andere schon klar werden, sicher nicht restlos, denn das gelänge nur per Kalotomie. 2 Monate lang saß mir ein Typ auf den Hacken, der darauf wartete, dass ich die Wahrheit ausschwitzte. Er machte mir zu den ungelegensten Zeiten seine Aufwartung, um mich auszuquetschen, wie viel ich denn wirklich sei. Der Kerl erfuhr von mir nichts, sondern versetzte meine beiden Gehirnhalbkugeln in eine so von Eintracht geprägte Wut, dass ich ihn beim Kragen nehmen und dem Treppenschacht überantworten konnte. Zu solcher Harmonie fand meine dissoziierte Existenz sich vorübergehend zusammen. Aber ich habe nach wie vor keine Ahnung, was eigentlich los war. Da ich mich weder mit mir noch mit dem Burschen schlagen wollte, ging ich auf Reisen. Oder ergriff vielmehr die Flucht. Ich schnappte mir das erste beste Taxi und fuhr zum Flughafen. Mir war ganz egal, wohin ich flog. Der nächste Linienflug ging nach San Diego. Ich nahm ihn, stieg in einem widerlichen kleinen Hotel, einer echten Spelunke mit diversen finsteren Typen ab und rief, ohne den Koffer auszupacken, Tarantoga an. Zum Glück war er zu Hause und ich bat um Hilfe. Wahre Freunde erkennt man in der Not. Noch in dieser Nacht traf Tarantoga mit dem Flugzeug in San Diego ein. Und als ich ihm alles möglichst schlüssig und präzise erzählt hatte, beschloss er, sich meiner anzunehmen. Nicht als Wissenschaftler, sondern als gute Seele. Auf seinen Rat wechselte ich das Hotel und ließ mir einen Bart stehen. Er wollte sich inzwischen nach einem Fachmann umsehen. Einen Spezialisten hatte er für mich erst in Australien auftreiben können. Also flogen wir gemeinsam nach Melbourne. Dort hatte Professor Joshua McIntyre einen Lehrstuhl für Neurophysiologie inne. McIntyre weckte Vertrauen allein durch sein Äußeres. Er war hochgewachsen und hatte das graue Haar zu einer Bürste geschnitten. Er strahlte ungewöhnliche Ruhe aus, war sachlich und, wie Tarantoga mir versicherte, menschlich. Die Untersuchung dauerte 3 Stunden. Dann stellte McIntyre eine Flasche Whisky auf den Tisch, schenkte uns beiden ein und nachdem damit eine vertrauliche Stimmung hergestellt war, schlug er ein Bein übers andere, sammelte sich und sagte, »Herr Tichy, ich werde Sie im Singular anreden, das ist bequemer. Ich habe zweifelsfrei festgestellt, dass Ihnen der große Balken von Commissura anterior bis Commissura posterior durchtrennt worden ist, obgleich Sie auf der Schädeldecke nicht die Spur einer Trepanationsnarbe tragen. Professor«, fiel ich ihm ins Wort. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass hier keine Trepanation im Spiel war, sondern die Wirkung einer neuen Waffe. Das soll die Waffe der Zukunft sein, die niemanden mehr tötet, sondern einer ganzen angreifenden Armee die totale, fernausgelöste Zerebelletomie bereitet. Mit abgetrenntem Kleinhirn fällt jeder Soldat augenblicklich um, denn er wäre gelähmt. So hat man es mir in dem Zentrum erklärt, dessen Namen ich Ihnen nicht verraten darf. Ich habe zufällig irgendwie seitlich zu diesem Ultraschallfeld gestanden. Sagittal, wie die Ärzte sagen. Übrigens ist auch das nicht ganz sicher, denn wissen Sie, diese Roboter arbeiten im Geheimen und die Wirkung dieses Ultraschalls ist ungeklärt.« »Das ist alles nicht so wichtig«, sprach der Professor und sah mich mit guten, klugen Augen durch seine goldene Brille an. »Die außermedizinischen Umstände beschäftigen uns im Moment nicht. Es gibt gegenwärtig 18 Theorien darüber, in wie viele Ichs ein Mensch durch Kalotomie zerfallen kann. Da eine jede durch bestimmte Experimente gestützt wird, ist begreiflich, dass keine von ihnen absolut falsch noch absolut richtig zu sein braucht. Sie, Herr Tichy, sind nicht einer, Sie sind nicht zwei und von Bruchzahlen kann auch keine Rede sein.« »Wie viele bin ich also eigentlich?«, fragte ich verblüfft. »Wollte man die Arbeit des Gehirns grafisch darstellen, so sähe sie bei Ihnen wie ein großes Y aus. Hirnstamm und Mittelhirn sind einheitlich, bilden also sozusagen den Stumpf des Y, während die beiden Halbkugeln geteilt sind, wie die Arme dieses Buchstabens. Verstehen Sie? Intuitiv lässt sich leicht...« Der Professor hielt inne und stöhnte auf. Ich hatte ihn vor die Kniescheibe getreten. »Das war nicht ich. Entschuldigen Sie bitte, das war mein linker Fuß«, rief ich hastig aus. »Es lag wirklich nicht in meiner Absicht.« McIntyre lächelte voller Nachsicht und stand auf, um sich mitsamt seinem Sessel auf eine sichere Entfernung zurückzuziehen. »Die rechte Halbkugel ist in der Regel viel aggressiver als die linke, das ist eine Tatsache«, meinte er, und strich sich behutsam über das Knie. »Dennoch sollten Sie die Füße verschränkt halten, die Arme auch. Das wird uns die Unterhaltung leichter machen, wissen Sie?« »Ich habe das schon versucht, aber mir schlafen so schnell die Glieder ein und außerdem, mit Verlaub, mir wird durch dieses Y überhaupt nichts klar. Wo fängt denn bei ihm das Bewusstsein an? Vor der Gabelung? Mittendrin? Weiter oben? Wo denn?« »Das lässt sich nicht genau bestimmen«, sagte der Professor, das getretene Bein bewegend und eifrig massierend. »Das Gehirn, mein lieber Herr Tichy, besteht aus einer großen Zahl funktioneller Bauteile, die sich beim normalen Menschen vielfältig zusammenschalten können, um verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Bei Ihnen sind die höchsten Bauteile auf Dauer getrennt und können daher nicht miteinander in Austausch treten.« »Nehmen Sie es mir nicht übel, aber von diesen Baugruppen habe ich schon 100 Mal gehört. Ich will nicht unhöflich sein, Professor. Zumindest darf ich Ihnen versichern, dass meine linke Gehirnhälfte, die jetzt zu Ihnen spricht, es nicht sein will. Aber weiter weiß ich nichts. Ich bewege mich ganz normal. Esse, gehe, lese, schlafe und muss nur aufpassen, dass der linke Arm und das linke Bein sich nicht ohne jede Vorwarnung skandalös benehmen. Ich will herauskriegen, wer diesen Schabernack veranstaltet. Falls es mein Gehirn ist, wieso weiß ich dann nichts davon?« »Weil die Hemisphäre, die das bewirkt, stumm ist, Herr Tichy. Die linke Hemisphäre dominiert, dank des Sprachzentrums. Mit ihr rede ich also, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, und die rechte Hälfte kann nur zuhören. Ihre Sprachkenntnisse sind stark beschränkt.« »Vielleicht bei anderen, aber nicht bei mir. Faktisch ist sie stumm, aber wissen Sie, ich habe ihr die Taubstummsprache beigebracht. Es hat mich einiges an Gesundheit gekostet.« »Nicht möglich.« In die Augen des Professors schoss der Glanz. Ich bereute schon meine Offenheit, aber dafür war es zu spät. »Sie beherrscht doch gar nicht die Verbalstruktur, das ist eindeutig bewiesen.« »Das macht nichts. Die Verben sind unnötig.« »Dann fragen Sie sie doch bitte gleich mal, das heißt, fragen Sie sich, also fragen Sie sie, ich meine, was hält sie von unserem Gespräch? Können Sie das?« Ich streichelte die Linke erst ein paar Mal, um sie sanft zu stimmen. Das hatte sich bisher immer bewährt. Dann gab ich ihr durch Berührung der Handfläche die eigentlichen Zeichen. Gleich darauf setzte sie ihre Finger in Bewegung. Ich folgte ihnen, bis ich, meine Verärgerung nur mühsam unterdrückend, diese linke Hand auf mein Knie legte, so sehr sie sich auch sträubte. Sie kniff mich natürlich prompt in den Oberschenkel. Das war zu erwarten gewesen, aber ich wollte dem Professor kein Schauspiel bieten, indem ich mich mit mir selber anlegte. »Na, was hat sie gesagt?« fragte er und beugte sich waghalsig über die Lehne seines Stuhls. »Nichts von Bedeutung. Ich habe Sie doch ganz deutliche Zeichen machen sehen. Waren Sie nicht koordiniert?« »Warum denn nicht? Sie waren sogar sehr koordiniert, aber das sind Dummheiten.« »Dummheiten gibt es in der Wissenschaft nicht. Was hat sie gesagt?« »Du Arschloch.« »Wahrhaftig?« Der Professor war so platt, dass ihm nicht einmal ein Lächeln einfiel. »Bitte fragen Sie sie jetzt nach mir.« »Wie Sie wünschen.« Ich machte mich erneut an meiner Linken zu schaffen und wies auf den Professor. Sie wartete gar nicht erst ihre Streicheleinheiten ab, sondern reagierte sofort. »Nun?« »Auch ein Arschloch.« »Das hat sie gesagt?« »Jawohl. Mit den Verben kommt sie tatsächlich nicht klar, aber verstehen kann man sie. Ich hingegen weiß immer noch nicht, wer da spricht. Er tut es nur durch Zeichen, aber das spielt keine Rolle. Zu Ihnen spreche ich mit dem Mund, zu ihr muss ich es mit den Fingern tun. Wie ist das nun eigentlich? Gibt es in meinem Kopf demnach ein Ich und einen Er? Warum, falls es einen Er gibt, weiß ich nichts von ihm, spüre ihn nicht und erlebe nicht seine Gefühle, seine Emotionen und rein gar nichts, obwohl er mir im Kopfe steckt und Teil meines Gehirns ist. Das kommt doch nicht von außen. Ich könnte ja noch verstehen, wenn ich eine Bewusstseinsspaltung hätte, wo mir im Schädel alles durch die Lappen geht, aber das hier, woher kommt er denn, dieser Er? Ist das auch ein Ion Tichy? Und falls er einer ist, warum muss ich mich auf dem Umweg mit der linken Hand mit ihm verständigen? Ich frage Sie das, Professor. Er oder Sie, falls es eine Hälfte meines Gehirns sein sollte, bringt noch ganz andere Sachen fertig. Der Professor zog blitzschnell den Kopf ein, sonst wäre er von einem Schuh getroffen worden. Mein linker Fuß hatte ihn, den Absatz gegen ein Stuhlbein stemmend, abgestreift und dann mit solchem Schwung nach vorn geschleudert, dass er, das Professorenhaupt knapp verfehlend, wie ein Geschoss an die Wand prallte. »Sie mögen ja recht haben«, sagte ich, »aber verdammt reizbar ist diese rechte Hälfte doch.« »Vielleicht fühlt sie unter dem Einfluss unseres Gesprächs oder vielmehr dessen, was sie dabei falsch verstanden hat, für sich eine dunkle Gefahr«, meinte der Professor. »Mag sein, dass man am besten sie selber anzusprechen sucht.« »So wie ich das mache?« »Das habe ich bisher nicht in Erwägung gezogen.« »Aber warum eigentlich?« »Was wollen Sie ihr mitteilen?« »Das hängt von Ihrer Reaktion ab, Herr Tichy. Ihr Fall ist einmalig. Es gab bisher noch keinen Menschen, der bei voller geistiger Gesundheit einen alles andere als durchschnittlichen, aber durchschnittenen Geist hatte.« »Ich will die Sache klargestellt wissen«, sagte ich und streichelte beschwichtigend den Handrücken meiner Linken, die ihre Finger durch Krümmen und Strecken gleichsam geschmeidig zu machen suchte. Eine Übung, die mir verdächtig vorkam. Mein Interesse deckt sich nicht mit dem der Wissenschaft. Umso weniger, je mehr ich, wie Sie sich ausgedrückt haben, als Fall einmalig bin. Sollten Sie oder ein anderer mit ihr, Sie wissen, was ich meine, eine gemeinsame Sprache finden, könnte das für mich ein unvorteilhaftes oder gar scheußliches Ende nehmen, falls Sie sich immer mehr verselbstständigen würde. »Ach, das ist doch unmöglich«, sagte der Professor energisch. »Zu energisch für meinen Geschmack.« Er hatte die Brille abgenommen und putzte sie mit einem Lederläppchen. Seine Augen hatten nicht den etwas hilflosen Ausdruck, den man von Leuten gewöhnt ist, die ohne Brille fast nichts sehen. Er musterte mich so scharf, als brauchte er gar keine Sehhilfen, und wandte den Blick sofort ab. »Nun passiert aber immer das, was unmöglich ist«, sagte ich, sorgfältig die Worte wägend. »Auch die Geschichte der Menschheit besteht aus puren Unmöglichkeiten und der technische Fortschritt ebenfalls. Das Bewusstsein hat unteilbar zu sein. Die sogenannten Bewusstseinsspaltungen sind im Grunde aufeinanderfolgende Wandlungsphasen, verbunden durch Störungen des Gedächtnisses und des Identitätsempfindens. Schließlich ist das keine Torte.« »Ich sehe, dass Sie sich in der Fachliteratur auskennen«, stellte der Professor fest und setzte sich die Brille auf die Nase. Er fügte sogar noch etwas hinzu, aber ich hörte nicht mehr hin. Ich hatte sagen wollen, dass sich das Bewusstsein nach Ansicht der Philosophen nicht aufschneiden lässt wie eine Torte. Unterließ es aber, weil meine Linke ihre Finger auf den Handteller der Rechten gelegt hatte und Zeichen gab. Das war bisher nicht vorgekommen. McIntyre bemerkte, dass ich meine Hände beobachtete und begriff sofort. »Sagt sie etwas?« fragte er mit gedämpfter Stimme, als sei jemand anwesend, der ihn nicht hören sollte. »Ja.« Ich war völlig perplex, gab die Botschaft der Hand aber weiter. »Sie will ein Stück Torte.« Das Entzücken, das die Züge des Professors erstrahlen ließ, überzog mich mit einer Gänsehaut. Ich gab der linken Hand zu verstehen, dass sie ihre Torte kriegen würde, wenn sie nur ruhig abwarte, und kam auf meine Angelegenheiten zurück. Von ihrem Standpunkt aus wäre es großartig, wenn sie sich immer mehr verselbstständigen würde. Ich nehme Ihnen das nicht übel, es wäre ja auch ein unbeschreibliches Ding. Zwei ausgewachsene Kerle in einem Körper. Was sich da an Entdeckungen dranhängen lässt. Bloß ich habe nichts davon, dass in meinem Schädel die Demokratie eingeführt wird. Ich will nicht immer mehr, sondern immer weniger polarisiert sein. Sie stellen also einen Misstrauensantrag. Auch das ist mir sehr gut begreiflich. Der Professor lächelte freundlich. Zunächst will ich Ihnen versichern, dass alles, was ich von Ihnen erfahren habe, unter uns bleibt, unter dem Siegel der ärztlichen Schweigepflicht. Zweitens denke ich nicht daran, Ihnen eine konkrete Therapie vorzuschlagen. Tun Sie, was Sie für richtig halten. Bitte bedenken Sie sich genau, natürlich nicht jetzt und hier. Werden Sie länger in Melbourne bleiben? Das weiß ich noch nicht. Jedenfalls werde ich mir erlauben, Sie anzurufen. Tarantoga, der im Wartesaal gesessen hatte, sprang auf, als er mich sah. Na, Professor Ion, was ist los? Vorerst ist keinerlei Entscheidung gefallen, gab McIntyre sein Statement ab. Herr Tiche hat mancherlei zu bewältigen. Ich meinerseits stehe jederzeit zu seiner Verfügung. Als ein Mann von Wort ließ ich das Taxi unterwegs halten. Vor einer Konditorei. Ich musste ja die Torte kaufen. Ich musste sie auch gleich aufessen. Das wurde von mir verlangt. Tarantogas Zimmer lag neben dem meinen. Ich ging hinüber und gab einen groben Überblick über den Ablauf des Besuchs bei Professor McIntyre. Meine Linke fuhr mir mehrfach dazwischen. Sie war unzufrieden. Die Torte war mit Lakritze gesüßt. Ich kann diese Süßholzwurzel nicht ausstehen, hatte sie aber trotzdem gegessen, weil ich glaubte, es für sie zu tun. Bis sich erwies, dass ich und das andere Ich, und wer noch mit wem, alle miteinander den gleichen Geschmack hatten. Tarantoga störte mich aus diesen Gedanken auf. »Ich habe hier einen Brief für dich.« Das war erstaunlich, denn von meinem Aufenthaltsort konnte keine sterbliche Seele eine Ahnung haben. Der Brief war in der Hauptstadt Mexikos aufgegeben, mit Luftpost, ohne Angabe des Absenders. Im Umschlag steckte nur ein kleiner Zettel. Mit Maschinenschrift stand darauf, »Er ist von L.A.« Ich schaute auf die Rückseite. Sie war leer. Tarantoga nahm mir das Blatt aus der Hand, richtete einen prüfenden Blick erst auf das Papier, dann auf mich. »Was soll das? Verstehst du das?« »Nein. Das heißt, L.A. könnte die Lunar Agency sein. Die hat mich entsandt.« »Auf den Mond?« »Ja, auf diese Erkundung. Nach der Rückkehr sollte ich Bericht erstatten.« »Und?« »Ich habe es getan. Ich habe aufgeschrieben, was ich noch wusste. Aber wer ist denn dieser Er?« »Wahrscheinlich nur McIntyre. Sonst bin ich hier mit niemandem zusammengetroffen.« »Warte mal. Ich verstehe überhaupt nichts. Was war mit diesem Bericht?« »Das darf ich nicht mal Ihnen verraten. Ich habe mich zur Geheimhaltung verpflichtet. Andererseits war da auch nicht viel. Ich habe eine Menge vergessen.« »Nach deinem Unfall?« »Genau. Aber was machen Sie denn dann, Professor?« Tarantoga hatte den geöffneten Briefumschlag auf die linke Seite gefaltet. Dort stand mit Bleistift und in Druckbuchstaben: »Verbrenne das. Die Rechte soll nicht verderben die Linke.« Auch das verstand ich nicht recht. Aber es lag doch ein Sinn darin. Plötzlich riss ich die Augen auf und sah Tarantoga an. Ich beginne etwas zu ahnen. Weder hier auf dem Umschlag noch dort auf dem Blatt steht ein einziges Substantiv. »Na und?« »Sie versteht am besten Substantive. Wer das abgeschickt hat, wollte mir etwas mitteilen, was sie nicht wissen sollte.« Ich legte bei diesen Worten bezeichnend die rechte Hand an die rechte Schläfe. Tarantoga stand auf und ging im Zimmer auf und ab. Dann blieb er stehen, trommelte mit den Fingern auf den Tisch und sagte, »Wenn das heißen soll, dass McIntyre...« »Sagen Sie nichts.« Ich zog das Notizbuch aus der Tasche und schrieb auf ein leeres Blatt, »Sie versteht besser, wenn sie hört, als wenn sie liest. Wir werden uns eine Zeit lang brieflich verständigen müssen. Mir scheint, dass jemand ahnt oder sogar weiß, dass sie weiß, was ich nicht mehr weiß und deshalb der L.A. nicht berichten konnte. Ich werde ihn weder anrufen noch aufsuchen, denn er ist wahrscheinlich eben dieser Er. Er wollte sich mit ihr verständigen, wie ich das selber tue. Er könnte sie ausquetschen wollen. Bitte schreiben Sie mir sofort zurück. Tarantuga las, zog die Stirn in Falten und nahm wortlos den Schriftwechsel auf. Wozu aber solch ein Umweg, wenn er wirklich von der L.A. ist? Die L.A. hätte sich direkt an dich wenden können, oder nicht? Hätten sie sich direkt und offiziell an mich gewandt, so hätte ich eine solche Befragung verweigern können und sie wären in die Klemme geraten. Sie ist nämlich keine juristische Person und nur ich kann einwilligen, dass sich jemand mit ihr unterhält. Bitte benutzen Sie Partizipien, Pronomen und Verben und befleißigen Sie sich einer möglichst komplizierten Syntax. Der Professor riss das von mir beschriebene Blatt aus dem Notizbuch, steckte es in die Tasche und schrieb zurück. »Warum willst du eigentlich nicht, dass sie erfährt, was momentan vor sich geht?« »Für alle Fälle. Durch das veranlasst, was innen auf dem Umschlag stand. Das kann nicht von der L.A. stammen, denn die kann nicht interessiert sein, mich vor sich selber zu warnen. Das hat ein anderer geschrieben.« Diesmal war Tarantogas Antwort kurz und bündig. »Wer?« »Weiß ich nicht. Vielerseits ist man neugierig, was dort los ist, wo ich gewesen bin und den Unfall hatte. Die L.A. hat starke Konkurrenz. Ich finde, wir sollten uns schleunigst aus der Gesellschaft der Kängurus verabschieden. Hauen wir ab. Den Imperativ versteht sie nicht.« Tarantoga zog sämtliche Zettel aus der Tasche, knüllte sie mit dem Umschlag und dem Brief zusammen, setzte die Papierkugel mit einem Streichholz in Brand, warf sie in den Kamin und sah zu, wie sie sich in Asche verwandelte. »Ich gehe zum Reisebüro«, sagte er. »Und was machst du jetzt?« »Ich werde mich rasieren. Der Bart kitzelt scheußlich und ist inzwischen offenkundigst entbehrlich.« »Je schneller, desto besser, Professor. Von mir aus kann es ein Nachtflug sein. Nur sagen Sie mir nicht, wohin.« Tarantoga verließ wortlos das Zimmer. Ich rasierte mich im Bad und machte mich ans Einpacken. Die Tür flog auf. Tarantoga winkte mir wortlos mit 2 Flugtickets zu und ging in sein Zimmer, um ebenfalls einzupacken. Ich dachte darüber nach, ob ich Ursache habe, meine rechte Hemisphäre zu fürchten. Ich konnte darüber ganz gelassen nachdenken, denn sie bekam es nur mit, wenn ich es ihr über die Hand mitteilte. Der Mensch ist so eingerichtet, dass er selber nicht weiß, was er weiß. Der Inhalt eines Buches lässt sich aus dem Inhaltsverzeichnis erfahren, aber im Kopfe gibt es dergleichen nicht. Der Kopf ist wie ein vollgestopfter Sack. Und wenn man wissen will, was so darin steckt, muss man hineingreifen und eines nach dem anderen herausholen. Die Hand aber, die das tut, ist im Falle des Kopfes das Gedächtnis. Während Tarantoga die Hotelrechnung bezahlte, während der Fahrt durch die Dämmerung und in Erwartung des Abflugs suchte ich mir alles in Erinnerung zu rufen, was seit meiner Rückkehr vom Planeten Kelp vorgefallen war. Ich wollte herausfinden, was ich davon behalten hatte.